Erster die Königin von Saba hörte von Salomo. Sie reiste mit vielen Kamelen nach Jerusalem. Sie brachte Gold und Edelsteine mit. Sie wollte Salomo schwere Fragen stellen. Zweiter Salomo beantwortete alle ihre Fragen. Er wusste alles und erklärte es ihr. Dritter die Königin sah die Weisheit von Salomo. Sie sah auch den Palast. Vierter sie sah das Essen und die Diener. Sie sah ihre Kleidung und die Opfer im Tempel. Sie war sehr erstaunt. Fünfter sie sagte zum König, die Berichte in meinem Land waren wahr. Sechster ich glaubte es zuerst nicht. Jetzt habe ich es selbst gesehen. Du bist viel weiser, als man sagt. Siebter deine Diener haben Glück. Sie hören jeden Tag deine Weisheit. Achter gelobt sei dein Gott. Er hat dich zum König gemacht. Er liebt Israel. Du sollst gut und gerecht regieren. Neunter sie gab dem König viel Gold und Gewürze. Es gab nie wieder so viele Gewürze. Zehnter die Männer von Huram und Salomo brachten Gold. Sie brachten auch besonderes Holz und Edelsteine. Elfter der König baute Treppen für den Tempel aus dem Holz. Er baute auch Musikinstrumente für die Sänger. Zwölfter Salomo gab der Königin alles, was sie wollte. Danach reiste sie zurück in ihr Land. Dreizehnter Salomo bekam jedes Jahr sehr viel Gold. Es waren 666 Talente Gold. 14. Händler und andere Könige brachten auch Gold und Silber. 15. Salomo machte 200 große Schilde aus Gold. Jeder Schild war sehr teuer. 16. Er machte auch 300 kleine Schilde aus Gold. Er legte sie in ein besonderes Haus. 17. Der König baute einen großen Thron aus Elfenbein. Er überzog ihn mit reinem Gold. 18. Der Thron hatte 6 Stufen und eine Fußbank aus Gold. Neben dem Sitz standen 2 Löwen. 19. Auf den Stufen standen 12 Löwen. So etwas gab es in keinem anderen Land. 20. Alle Becher von Salomo waren aus Gold. Silber war damals nicht viel wert. 21. Seine Schiffe fuhren weit weg. Alle 3 Jahre brachten sie Gold, Silber und Tiere. 22. Salomo war reicher und weiser als alle anderen Könige. 23. Alle Könige wollten Salomo sehen. Sie wollten seine Weisheit von Gott hören. 24. Jeder Gast brachte Geschenke aus Gold und Silber. Sie brachten auch Kleidung und Pferde. 25. Salomo hatte 4000 Ställe für Pferde und Wagen. Er hatte 12.000 Reiter in Jerusalem. 26. Er herrschte über alle Könige bis zur Grenze von Ägypten. 27. In Jerusalem gab es so viel Silber wie Steine. Es gab auch sehr viel Holz. 28. Man brachte Pferde aus Ägypten und anderen Ländern für Salomo. 29. Andere Geschichten über Salomo stehen in den Büchern der Propheten. 30. Salomo war 40 Jahre lang König über ganz Israel. 31. Salomo starb und man begrub ihn in der Stadt Davids. Sein Sohn Rehabeam wurde dann König.